Morning, our wonderful faithful listeners to our devotional. Guten Morgen, unsere wundervollen treuen Andachtszuhörer. We are very, very impressed. Wir sind sehr, sehr beeindruckt. How faithfully you follow us. Wie treu ihr uns folgt. I'm starting a new series talking about hope. Ich starte eine neue Serie. Wir sprechen über Hoffnung. It could be a really, really long series, but it's not going to be. Es könnte eine wirklich sehr lange Serie werden, aber das wird sie nicht. Because the Bible talks a lot about hope. Denn die Bibel spricht viel über Hoffnung. I'm going to start this series with a story. Ich beginne diese Serie mit einer Geschichte. The devil had a yard sale. Der Teufel hatte einen Flohmarkt. And at his yard sale he had many tools on his table. Und auf dem Flohmarkt hatte er viele Werkzeuge auf seinem Tisch. He had anger that he sold for $100. Er hatte Wut, die er für $100 verkaufte. He sold greed for $200. Er verkaufte Gier für $200. He sold lust, which he sold for $400. Er verkaufte Lust für $400. Hatred for $600. Hass für $600. And so on, all the bad tools. Und so weiter, all die schlechten Werkzeuge. The tools sold very quickly. Die Werkzeuge verkauften sich sehr schnell. At the end of the day, an old man came by. Am Ende des Tages kam ein alter Mann vorbei. And he saw a very, very shiny tool at the table. Und er sah ein sehr, sehr glänzendes Werkzeug auf dem Tisch. The tool had two long fangs, like of a viper. Das Werkzeug hatte zwei lange Fangzähne, wie bei einer Viper. He wanted to buy it. Er wollte es kaufen, but the devil didn't sell it. Doch der Teufel verkaufte es nicht. The man offered double price, but the devil did not sell it. Der Mann offerierte den doppelten Preis, doch der Teufel verkaufte es nicht. Since the man could not buy the tool, da der Mann das Werkzeug nicht kaufen konnte, he was very, very curious. War er sehr, sehr neugierig, why the devil would not give this tool away. Warum der Teufel dieses Werkzeug nicht weggeben will. He figured out it must be a very precious tool to the devil. Er dachte sich, dass dieses Werkzeug für den Teufel sehr wertvoll sein muss. So the man told the devil, if you don't sell it to me, at least tell me what the tool is. Und so sagte der Mann zum Teufel, wenn du mir das Werkzeug nicht verkaufen willst, so sage mir wenigstens, was es ist. And the devil hissed at him. Und der Teufel zischte ihm zu. Like the snake. Wie eine Schlange. He said, the tool is discouragement. Und er sagte, das Werkzeug ist Entmutigung. The man wanted to know why this tool is so important to the devil. Der Mann wollte wissen, warum dieses Werkzeug für den Teufel so wichtig ist. So the devil replied. So antwortete der Teufel. If no other tool works, this tool always works. Wenn kein anderes Werkzeug funktioniert, dieses Werkzeug funktioniert immer. The devil said. Der Teufel sagte. Discouragement and hopelessness always brings me victory. Entmutigung und Hoffnungslosigkeit bringen mir immer Sieg. It is no respecter of person. Keine Rücksicht auf Personen. And then the devil added. Und dann ergänzte der Teufel. Most people don't even realize that it comes from me. Die meisten Menschen realisieren nicht einmal, dass es von mir kommt. He said, it drains the victims of courage. Er sagte, es entzieht dem Opfer den Mut. It removes their faith. Es entfernt ihren Glauben. The vision and expectation. Die Vision und die Erwartung. And it even takes the will away to make a difference in the kingdom of God. Und es nimmt sogar den Willen weg, im Königreich Gottes einen Unterschied zu machen. It keeps the unemployed unemployed. Es hält die Arbeitslosen arbeitslos. It keeps the homeless homeless. Es hält die Heimatlosen heimatlos. And it keeps the sick sick. Und es hält die Kranken krank. Think how many lives are destroyed by hopelessness, which is a result of discouragement. Denke nach, wie viele Leben durch Hoffnungslosigkeit zerstört werden, was ein Resultat von Entmutigung ist. You know, if we don't deal with discouragement, we will lose our hope. Weißt du, wenn du nicht mit Entmutigung umgehen kannst, verlierst du die Hoffnung. And a spirit of hopelessness is a very diabolical. Und ein Geist der Hoffnungslosigkeit ist etwas sehr Teuflisches. Many, many, many, many years ago. Vor vielen, vielen, vielen Jahren. I was a young man. Ich war ein junger Mann. I was probably in my early 30s. Wahrscheinlich in meinen frühen 30ern. And I was going through a season of real discouragement, which ended up in hopelessness. Und ich ging durch eine Zeit wahrer Entmutigung, was in Hoffnungslosigkeit endete. There were several different reasons and several different things that worked together. Es gab mehrere verschiedene Gründe bei mehreren verschiedenen Dingen, die zusammenwirkten. And inside of my heart, I was even wondering if I could ever continue to serve God and fulfill what He has for me. Und in meinem Herzen fragte ich mich sogar, ob ich weiter Gott dienen kann und erfüllen kann, was er für mich hat. And I was not fully aware what was going on. Und ich war mir nicht voll bewusst, was los war. I realized that by opening my heart to discouragement and not dealing with it. Ich realisierte, dass ich indem ich mein Herz der Entmutigung öffnete und damit nicht umgehen konnte. I realized that later, after the Lord set me. Ich realisierte dies später, nachdem mich der Herr freigesetzt hatte. I realized that I have not dealt with discouragement. Ich realisierte, dass ich mit Entmutigung nicht umgegangen bin. And I've opened my heart for hopelessness. Und ich habe mein Herz für Hoffnungslosigkeit geöffnet. And the lies of the devil. Und für die Lügen des Teufels. Now it's important to understand, the devil does not have the authority to simply give you a spirit of hopelessness. Das ist wichtig zu verstehen. Der Teufel hat nicht die Autorität, dir einfach einen Geist der Hoffnungslosigkeit zu geben. He's having a yard sale and we have to buy that stuff. Er hat einen Flohmarkt und wir müssen dieses Zeugs kaufen. And that's what I did. Das war, was ich tat. I believed his lies. Ich glaubte seinen Lügen. By believing his lies, I opened my heart for hopelessness. Indem ich seinen Lügen glaubte, öffnete ich mein Herz für Hoffnungslosigkeit. And I was constantly entertaining thought, it is better to stop serving Jesus and find a good job and be happy. Und ich hatte ständig den Gedanken, es ist besser aufzuhören, Jesus zu dienen, einen guten Job zu finden und glücklich zu sein. And I was at a conference in England. Und ich war auf einer Konferenz in England. And there was a very, very powerfully used by God apostle. Und da war ein Apostel, der von Gott sehr, sehr mächtig gebraucht wurde. He is with Jesus now. Er ist jetzt bei Jesus. And he walked in a very incredible anointing and authority. Er lebte in einer unglaublichen Autorität und Salbung. And suddenly he prayed for me. Und plötzlich betete er für mich. It was a conference of basically all pastors and leaders. Es war eine Konferenz für Pastoren und Leiter. And he prayed for me and God gave him a word of knowledge. Er betete für mich und Gott gab ihm ein Wort der Erkenntnis. That I had opened my heart for the spirit of hopelessness. Dass ich mein Herz für den Geist der Hoffnungslosigkeit geöffnet hatte. And in that very meeting, God set me free. Und genau in diesem Meeting setzte mich Gott frei. And I walked home a changed man and I've never stopped serving Jesus since. Und ich kam als veränderter Mann nach Hause und habe seither nie aufgehört, Jesus zu dienen. So be very aware of the danger of discouragement, which will lead to hopelessness. Hüte dich sehr vor der Gefahr der Entmutigung, die zur Hoffnungslosigkeit führt. We'll continue tomorrow. Wir werden morgen weiterfahren.